Fritz. Podcast. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Guten Abend, die nächsten zwei Stunden seid ihr eingeladen anzurufen unter 0331 70 97 110 und Rätsel zu lösen. Und Rätsel lösen geht so, dass ich einen Sachverhalt schildere, bei dem in der Regel jemand zu Schaden gekommen ist. Denn dieser Sachverhalt, der kommt aus den sogenannten Black Stories. Gibt's im Buchladen, so Rätsel, ne? So Rätselkarten, also vorne drauf. Also jedenfalls schildere ich einen Sachverhalt. Es gibt eindeutige Umstände, die zu diesem Sachverhalt geführt haben. Und ihr seid eingeladen, aufgefordert, gleichsam hier anzurufen unter 0331 70 97 110, mir Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann, um auf diese Weise dann auch letztgültig rauszufinden, was des Rätsels Lösung ist, also was die genaueren Umstände des von mir beschriebenen Sachverhaltes denn sind. Da sind wir wieder, ne? An dem Punkt, wo man sind sagen kann. Das ist, habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wer, ich glaube, Grissemann und Stermann haben das mal erzählt. Die beiden großen Unterhaltungsgiganten aus Österreich. Kommen auch gute Sachen her. Marillenknödel, auch schön. Die haben mal gesagt, in mehr als 50% der Fälle, wenn man den Faden verloren hat, reicht es, wenn man sind sagt. Also ne, so vor sich hin labern, sind. Dann würde das in mehr als 50% der Fälle stimmen. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. Also das ist eine gute Quote. Und hinterher siehst du halt immer so aus, als hättest du echt was zu sagen gehabt. 0331 70 97 110. Ich habe hier einen Sachverhalt. Also diese sind so kleine Pappkärtchen. Ne? Vorne drauf auf der Pappkarte steht halt immer der Sachverhalt. Ne? So das Rätsel. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einem geschlossenen Tresor. Und hinten drauf ist dann die Lösung. Also ich lese jetzt gleich dann eben vor, zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einem geschlossenen Tresortür und lese mir dann hinten die Lösung durch und ihr ruft hier an unter 0331 70 97 110, um mir Fragen zu stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Irgendjemand hat das Ganze mal als, ich komme aus Köln, da gibt es den Ausdruck Pissverzell. Das Verzell, ne, erzählen, Piss, Urin. Pissverzell ist so dumm Zeug reden. Ja, und irgendwer hat mal gesagt, diese Rätselsendung wäre eigentlich Pissverzell auf Rätselbasis. Ich weiß aber leider nicht mehr, wer das gesagt hat. Kann sein, dass ich das war. Nee, natürlich nicht, war irgendjemand anders. Jedenfalls seid ihr eingeladen, hier mitzuspielen. Frauen werden wie immer bevorzugt behandelt. Das heißt, ich diskriminiere Männer, wann immer ich die Gelegenheit dazu habe. Frauen rufen nur relativ selten hier an, was sicherlich daran liegt, dass sie mich diskriminieren. Frauen diskriminieren mich. Ich sollte einen Hashtag gründen und da dann einen Preis für kriegen. Hier fliegen überall so kleine Fliegen rum. Das ist total ekelhaft. Das ist ja widerlich. So, fangen wir mal an. Ich bin ein bisschen hysterisch heute und das liegt nicht daran, dass ich getrunken habe, sondern es liegt daran, dass ich in einer Weise übermüdet bin, dass ich sofort bei RTL eine Morningshow moderieren könnte. Mache ich aber nicht. Und ich weiß auch warum. 0331 70 97 110. Was ist hier passiert? Es steht, also ich habe draufstehen, dass es ein Cliffhanger ist. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, was wir letzte Sendung gemacht haben. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage und falls der Erste oder die Erste, die ich reinnehme, sagt, nee, hatten wir schon, dann spielen wir halt die nächste Frage. Aber ich stelle die jetzt erstmal, weil ich die ganz witzig finde. Warum dauert das so lange, heißt das Rätsel. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Warum? 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und so auf dem Rätsel seine Lösung kommen tun. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Was ist da los? Ach so, ist übrigens die Black Stories heute aus der Shit Happens Edition. Das heißt, die Sachen sind anscheinend wirklich passiert. Zumindest behaupten die das. Ist ja auch irgendwie auch nur das als Prosa, Rätselprosa. Prosa. 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und darauf kommen, was hier passiert ist. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Warum haben die das denn wohl gemacht? Den Anfang macht Tobias aus Arvort. Moin. Moin. So, Tobias. Ich habe gerade nochmal die letzte Minute von dem letzten Rätsel mit Blue Moon angehört. Ja, war ein Cliffhanger, ja. Tatsächlich. Ja. Dann ist das ja, dann haben wir tatsächlich seit April kein Rätsel Blue Moon mehr gemacht. Als wäre das so lange her, ne? Die paar Wochen. Ja, ich habe nur noch gehört, ein Tresor und in Amerika. Können wir jetzt mal weiter raten. Tresor, Amerika. Amerika. Ja, dann rat doch mal. Soll ich direkt irgendwie Leute dazu holen, damit ihr ein bisschen so, damit ich mich ein bisschen zurückhalten kann, weil ich doch, ja so. Doch, geht immer schneller, glaube ich. Ja, okay. Dann ist hier jetzt noch Tobias. Ja, hallo Tobias, das ist Tobias. Tobias, das ist Tobias. Moin, Tobias. Hallo. Moin. So. Und hier ist aus Bad Belzig Tobias. Hallo, Tobias. Hallo. Das ist der Albrecht. Der heißt jetzt Albrecht. Die beiden Tobiasse heißen tatsächlich Tobias und Albrecht heißt Albrecht. Holger? Ja, Albrecht? Ja, Bahn, du hattest gesagt, du würdest am 1. Mai, da hast du dich ja scheinbar ausfallen lassen. Ja, da habe ich das nicht nur scheinbar ausfallen lassen, da habe ich das sogar anscheinend ausfallen lassen, denn es ist ja wirklich ausgefallen. Och, das fand ich schade. Ja. Tobias aus Schönewalde. Ihr müsst im Hintergrund, dürft ihr nicht so einen Lärm machen. Das überdröhnt sonst alles andere, was hier passiert. Und da muss ich euch wieder rausschmeißen, was ist ja auch doof. Alles klar. Ausfliegen ist doof. Warte mal, wir machen die Runde groß. Komm, ist ja nicht wie bei Jauch hier. Jauch hört auf. Habt ihr gehört heute in Nachrichten? Nee. Also ja, auf ARD, ne? Ja, mal gucken, was dann, wenn der Sendeplatz frei wird. Findet ihr, ich sollte mich mal bewerben, weil das kann ich ja auch, was der da gemacht hat. Warum nicht? Ne? Dann sieht man dich mal live. Das wäre ganz cool, ja. Aber dann würde ich halt so diese AfD, wenn ich dann so eine AfD-Tante da sitzen habe, die würde ich halt die ganze Zeit anschreien. Das ist ja auch irgendwie, weiß nicht, dann gibt es hinterher wieder Beschwerden, so, das ist aber überhaupt nicht ausgeglichen. Das sind Sorgen, die man ernst nehmen muss. Holger, ich denke mal, du wirst ein ausgeglichenes Verhältnis hinbekommen. Bestimmt, genau. Ich schreie einfach alle an. Genau. Namen Dominik. Namen. Hallo. Moin. Und dann tun wir noch hier einen aus der Schweiz. Die Schweiz. Ich rufe die Schweiz. Hallo, Peter Nedetzky. Ihr seid alle zu jung. Hallo, Peter. Ja, Peter, das hast du jetzt davon. Für Peter Nedetzky seid ihr alle zu jung, wa? Ja, genau. Für Peter Nedetzky sind die alle zu jung. Dominik, du bist einer der Jüngsten in der Leitung. Was? Was? Ja, dein innerer Rentner erinnert sich noch an Peter Nedetzky. Ja, das Aktenzeichen XY. Genau, Aktenzeichen XY schaltete damals Eduard Zimmermann, der Moderator, schaltete damals immer nach in die Schweiz zu Peter Nedetzky und nach Österreich zu. Keine Ahnung, was ist Konrad Tönz natürlich. Konrad Tönz, der ist glaube ich kürzlich auch erst verstorben. Da wurde nur so ein Rad gedreht. So ja, hier Konrad Tönz. So, Kinders, dann fangen wir mal an, ne? Ja, fangen wir an. Ja, fangt mal an. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Ich habe eine Frage. Ja. Albrecht hat eine Frage. Hatten Sie kein Werkzeug dabei? Nein. Also Sie hatten Werkzeug dabei. Ja. Sie sitzen innen vor der Tür, also hinter der Tür quasi? Nein. Ja, das war durcheinander. Tobias 2. Warte mal eben. Also pass auf. Tobias aus Erfurt ist Tobias 1. Und Tobias aus Schönewalde ist Tobias 2. Tobias 2, bitte. Das ist anstrengend. Die haben den Schlüssel vergessen. Nein. Sind. Wie war das? Hat nicht funktioniert, aber okay. Peter Nedetzky will was sagen. Peter Nedetzky, bitte. Ich heiße Jens. Es ist, das pff, mir doch egal, ich bin hier die Medien. Ja, saßen die einfach so vor dem Tresor. Genau, die haben sich einfach da hingesetzt, so dumm die dumm. Genau. Ja, Rätsel gelöst. Wir können die Sendung einstellen. Ich lese jetzt aus dem Buch vor, das ich heute zwischen hatte. Spielt eine Rolle, wo der Tresor ist? In der USA. Das ist in Amerika, ist der Tresor, das stimmt. Aber sonst. Nein, ich meine von der Bank, in der Bank oder in einem privaten Haus oder so. Ja, schon, gehört zur Lösung dazu. Hm? Sind Sie die Panzerknacker ohne die dritte Person? Ja. Rätsel gelöst, ich lese ab sofort die nächsten, also bis Mitternacht lese ich jetzt aus Boff Bjerks neuem Roman Auerhaus vor. Na dann los. Er liegt draußen, muss ich gerade holen gehen. Übernimmt der Redakteur? Bitte was? Übernimmt der Redakteur? Was soll denn der übernehmen? Na, die Wartezeit. Ja, nee, der soll sich mal nicht übernehmen hier. So. Haben Sie versucht, den Tresor aufzuknacken? Ja. Hatten Sie ihn schon mal aufgeknackt? Nein. Sind Sie eingeschlafen? Nein. Sind es Räuber? Nein. Sind es Bankangestellte? Ah. Nein. Ist das sonst wie Verbrecher, die einfach aufknacken wollten, den Tresor? Ja. War es in einer Bank? Raub ist ja immer, wenn man jemandem was wegnimmt, so unmittelbar, ne? Ja. Mundraub, naja. Doch, doch. Es gibt auch einen Besitzer der Streuobstwiese, mein Freund. Streuobstwiese? Streuobstwiese. So, ja, nee, Sie wollten... Wo waren wir? Waren Sie in einer Bank? Nein. Waren Sie in einem Privathaus? Du meinst so bei Leuten zu Hause? Nee, waren Sie nicht. Ein öffentliches Gebäude? Auch nicht. Überhaupt in einem Gebäude? Ja. Open Air drüber. Ist da Geld drin in dem Tresor? Keine Ahnung. Kriegen Sie ihn denn noch auf den Tresor? Nein. Darum weiß ich ja auch nicht, ob da Geld drin ist. Die wollen sich einen Tresor kaufen. Das ging jetzt alles viel zu sehr durcheinander. Tobias 2, bitte. Ja, die wollten sich einen neuen Tresor kaufen, aber wussten nicht, welches Modell sie nehmen. Falsch. Jens. Und wollten ihn testweise aufbrechen. Jens Peter Nedetzki, bitte. Warten Sie noch auf jemanden? Nein. Also fehlt dann nicht noch ein Dritter im Bunde. Nee. Haben die versucht, mit dem Werkzeug das Ding aufzuknacken? Ja. Aber es gelang nicht. Ja. Haben Sie Ihr Werkzeug dabei abgebrochen? Nein. Sollen Sie das testweise machen? Nein. Haben Sie es nach der 1 Stunde aufgegeben, den Tresor? Nein. Wurden Sie nach der Stunde verhaftet? Ja. Ist es wichtig, durch wen Sie verhaftet wurden? Ja. Wurden Sie durch die dortige Polizei verhaftet? Ja. Gab es eine Kamera, die Sie dabei beobachtet hat? Nein. Wurden Sie von der amerikanischen Polizei verhaftet? Vermutlich, ist ja in Amerika. Nein, ich aber auch die brasilianische oder die kanadische war, oder? In Amerika, naja. Guck mal, wir sind ja nicht nur Kulturbanausen, sondern wir sind auch noch Nationalchauvinisten oder wie man das nennt. Und darum ist Amerika, ja, wenn wir Amerika sagen, dann meinen wir natürlich die USA. Die anderen, ja. Vielleicht. Also hier, Brasilien. So, damit das mal klar ist hier. Ja, nein, also wir reden über die USA, selbstverständlich. Waren es Amerikaner und ihnen ist das Werkzeug. Hoffentlich beschwert sich jetzt nicht einer von der jungen Union oder so. Zu dick, sich zu bücken. Nee, was? Genau, danach sind sie mit so einem Elektroauto geflohen, ne? War der Segway alle? Was Team hat schon aber schnell. Nee, das war, so war es nicht. Also, sie sind weder. Nein, das war so war es. Also, so nicht. Wie jetzt so nicht? Nee, so, ja. Mit dem SWAT-Team. Nee, so war es nicht. Kein SWAT-Team. Ah, okay. Die waren noch dabei, das aufzuschnacken, während die Polizei dann kam. Ja. Ja, wo ist mal der Witz jetzt dran? Das ist doch ein Rätsel. Also, was ist aber warum haben die sich denn erwischen lassen? Würdest du das machen? Du würdest jetzt hingehen und sagen, so, ich setze mich jetzt eine Stunde lang vor so einen Tresor, versuche das Ding zu knacken, schaffe es nicht, bis ich verhaftet werde. Waren Sie zu dem lang gewetten, bis zu knacken? Waren Sie zu dem nicht den Auftrag bekommen? Nee, kann man so nicht sagen. Sie wollten wieder in die Kraft. Es wäre Sonntag. Warte, Dominik? Dominik? Sie wollten wieder in den Knast zurück. Nein. Tobias 2? Waren Frauen in dem Tresor? Keine Ahnung, er war ja zu. Jens? Haben die gedacht, die Bank hätte zu und die hat in Wirklichkeit geöffnet? Das wäre auch schön, ne? War ja keine Bank. Also. Stand der Tresor im Freien? Nein. In einem Haus. Wunderschön. An. Stand der Tresor in einem Gebäude? Ja. Das hatten wir doch schon, Leute. Na, was ist ein Industriegebäude? Was ist ein Industriegebäude? Ach so Fabrik. Nö. Fabrik oder so? Nö. Büro? Nö. Ach, egal. War das Gebäude wichtig? Höher als 5 Stockwerke? Nein. Wie groß war denn der Tresor? War der größer als ein Mensch? Das weiß ich nicht, wie groß der war. Gibt's war der größer als ein Mensch? Ist keine Wie-Frage. Tobias, wenn du so rumgrölst, versteht man sowieso nicht, was du sagst. Das Einzige, was wirklich funktioniert bei diesen Telefonen, ist, in einer ganz normalen Lautstärke direkt in den Hörer zu sprechen. Ist das im Bahnhof? Nein. Wurde die Polizei irgendwie aufmerksam gemacht auf den Einbruch? Mutmaßlich. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Aber ja, kann ja auch zufällig mal vorbeikommen. Kann durchaus sein, dass sie... Also ich meine, wurde die Polizei durch Nachbarn verständigt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die gekommen sind. Auf jeden Fall waren sie plötzlich da. Ja, und wie, also ich verstehe immer noch nicht die Frage, wie sie haben sich erwischen lassen, dann kam halt die Polizei und ja, aber warum haben sie denn den Tresor nicht aufgekriegt? Warum? Ja. Weil sie falsche Werkzeug hatten. Ja, richtig. Aber was war an dem Werkzeug falsch? Aus China. Hatten wir kein Stereoskop genau. Dabei? Was der Chines herstellt, das ist ja alles nix, ne? Naja, eben. Hatten Sie keine Stereoskop-Prüfer? Nein. Verdammt. Albrecht? Hatten Sie kein Stereoskop dabei? Ja. War es ein Stethoskop heißt übrigens das Gerät, aber ja. War es ein Schloss mit Zahlenkombinationen, dem, wo man die drehen musste, Perlen? Keine Ahnung. Also war es nicht die Hosenbande. Richtig. Ich liebe es. Genau. Den einen hatten Sie eine Brechstange? Sie hatten keine Brechstange. Hatten Sie ein Schweißgerät damit? Nein. Haben Sie gedacht, das kann man aufschrauben? Nein. Was relativ professionelles Aufschlagzeug oder haben Sie sich selber eigenes Werkzeug mitgebracht oder so? Eigenes normales Hauswerkzeug? Achso, haben Sie normales Hauswerkzeug mitgebracht? Nein. Richtig, Bunsenbrenner? Nein. Sprengstoff? Nein. Schade. War dieses Objekt... Eine Winkelschleifer! Na, lass doch mal einen reden, wenn er redet. Albrecht? Das hat man jetzt nicht verstanden. Ist das Objekt größer gewesen als eine 1,5 Liter Wasserflasche? Vermutlich. Was? Aber keine Ahnung. Aber vermutlich. Kettensäge. Nein, Kettensäge an Tresor. Sollte. Es gibt Kettensägen, mit denen man Stahl sägen kann. Ja? Und aber, Nägel. Aber nicht Tresor. Ein Magnet. Hatten Sie einen Magneten? Nee. Hatten Sie einen Glasschneider vergessen? Nee. Bohrer hatten wir schon, Hammer? Oder? Hammer hatten wir, weiß ich nicht, ob wir einen Hammer schon hatten, aber hatten sie nicht. Nein, hatten wir noch nicht. Hammer hatten sie nicht. Hammer hatten sie nicht. Die haben einfach vorm Tresor gesessen, weil sie da haben gewartet. Lust dazu hatten. Nee, die wollten ihn schon knacken. Die haben da hatten schon dran. Haben sie den Computer vergessen? Nein, die haben da schon dran manipuliert. Haben sie ihn falsch manipuliert? Nein. Wollten manipuliert sie den Tresor aufschlagen? Nee, wollten sie auch nicht. Wollten sie ihn also nicht mit körperlicher Gewalt. Richtig, nicht mit körperlicher Gewalt. Wollten Sie ihn wegtragen? Nein. Hatten Sie Ihren Roboter vergessen, der die Arbeit für Sie macht? Bitte was? Den Roboter, der die Arbeit... Nein. Ach, warte mal, da gab es mal so einen Fall, wo Sie dann Ketten drum gespannt haben, ans Auto ran und den dann rausgerissen haben. Das war's nicht, ne? Nee, das macht man mit Geldautomaten. Naja, Geldautomaten spendet man. Das machen wir immer mit Geldautomaten, nicht mit Tresoren. Ja, sollte man sich merken. Ach, du bist auch dabei beim Geldautomaten knacken. Was? Du bist auch dabei beim Geldautomaten knacken. Es war kein Geldautomat. Nein, du bist dabei beim Geldautomaten knacken, würde kennen. Ja, eben, ich bin das immer. Ich fahre mal rum, ich fahre auch immer mit einem LKW in Mediamarkt und räume dann da die Fernseher raus. Na, siehst du. Ja, beim Hörfunk verdienst du ja nichts. Musst du ja kriminell werden. Ja. Weißt du, den ganzen Tag wirst du hier irgendwie im Keller gehalten, ab und zu darfst du mal raus, musst dann hier irgendwie dumm Zeug ins Mikrofon reden. Ja, und was, ne? Mal kurz ein Stück Tageslicht sehen, wa? Ja, wirst halt kriminell. Zahlt sich ja aus, Kriminalität. Also das muss man ja auch mal sagen, gerade in Berlin. Also ich meine, der Innensenator, der hat ja wirklich die letzten Jahre sehr gut dafür gesorgt, dass sich Kriminalität auch wieder lohnt in Berlin. Wer hat denn das geschafft? Kriminalität muss sich wieder lohnen. Indem er sich nicht gekümmert hat. Schlecht ausgestattete Polizei ja. Und so. zu wenig Polizisten. Da hat er gut hingekriegt. Also ich meine, wenn du Verbrecher werden willst, dann in Berlin. Da lohnt sich das wieder. Ja, aber das Dumme ist, wenn du irgendwas machst, dann sind Hochleiter. Nee, das nur wenn du falsch geparkt hast, aber auch dann, wenn du nicht beim Auto dabei bist, davor haben sie dann Angst. Ja, und das für 10 Minuten. Genau. So, zurück zum Rätsel. Mit welchem Werkzeug haben Sie versucht, das Ding aufzukriegen? Hatte der Tresor einen PIN? Nein. War es ein Tresor mit einem Trickschloss? Nein. Wissen wir, was das für ein Öffnungsmechanismus war beim Tresor? Nein. Ich weiß nur, welches Werkzeug er hatte. Hatte der Tresor eine Zeitschaltuhr? Keine Ahnung. Ach so, so lange warten, bis das Ding aufgeht? Nee, sowas nicht. Also nochmal, war es irgendwie ein normales Haushaltswerkzeug, das du genommen hast? Nein, das war ein Profi-Werkzeug. Nein, war es auch nicht. So ein Dietrich oder so? Nein. An so einem Haushaltshammer? Nein. Kreissäge? An die Büroklammer? Nein. Eine Büroklammer. Wollten Sie die Tür aufreißen? Nein. Und Sie wollten nicht dran ziehen? Okay. Weißt du denn, wie der Tresor aussieht? Nein. Ich weiß nichts über den Tresor, außer dass er zu ist und was für ein Werkzeug Sie genutzt haben. Kannst du anhand von dem Werkzeug ableiten, wie der Öffnungsmechanismus war? Nein, ich weiß nichts über den Tresor, außer was Sie für ein Werkzeug benutzt haben. Was irgendein professionelles... Benutzt man das Werkzeug mit zwei Händen? Nicht notwendigerweise. War es ein professionelles Tresorknacker-Werkzeug? Nein. Schraubenzieher? War es mit Pistole? Ja. Das war natürlich Amis, hätten wir drauf kommen müssen. Schön. Und haben sie auf den Tresor geschossen und dann kam die Polizei? Nein. War es eine Pistole? Ja. Eine normale Pistole zum Schießen, wie es die Amis haben? Nein. War es eine Schreckschusspistole? Nein. Nachdem waren die Männer tot? Nicht alle durcheinander. Tobias 2, bitte. Das war eine Pistole, was eigentlich ein Feuerzeug ist? Nein. Jens? Waren die Männer tot? Nein. Hätten die Patronen vergessen? Hätte sein können, dass sie auf den Tresor schießen und sich dann selber erschießen. Ja, nee. Eisklebepistole? Nee. Haben sie die Patronen vergessen? Ich erschieße dich mit einer Eisklebepistole. haben sie auf den Tresor geschossen und dann irgendwie eine Scheibe eingeschossen und dann hat sich der Alarm aufgelöst? Nein. Hat man die Patronen vergessen? Nein. Dominik? Waren Sie verletzt? Nein. Hatte die Waffe nicht geladen? Ladehemmung? Nein. War etwas mit der Pistole nicht in Ordnung, weswegen Sie den Tresor nicht aufbekommen haben? Nee. Die Pistole hat funktioniert, aber es war einwandfrei. Einfach keine... Die hat einwandfrei funktioniert. Hat nichts genutzt hat. Sozusagen, ja genau. Hat funktioniert. War das Kaliber zu klein? Nein. Hat sich keiner getraut zu schießen? Nein. Die waren betrunken und Kinder hat richtig den Tresor getrunken. Wir müssen herausfinden, was für eine Pistole das war. Ja. War es eine Walter PPK? Nein. War es eine Walter? War schon eine Pistole. Eine was? War es eine Walter? Nein. War es eine automatische? Nein. War es eine halbautomatische? Nein. Es war keine Schusspistole. Tobias? Eins? Es war keine Schusspistole zum Leute erschießen. Richtig. Eine Gaspistole? Nein. Paintball? Bitte was? Paintball. Nein. Super Soaker? Super Soaker. War es eine Software-Pistole? Nein. Kannst du noch mal kurz die Anfangsfrage richtig sagen? Natürlich. Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür. Ja. Sitzen Sie vielleicht vor dem Tresor, weil Sie ihn nicht aufkriegen? Jetzt kommt ja oder nein? Naja, notwendigerweise, ne? Also die wollen den ja aufkriegen. Warum sitzen sie ja, da? Ja, du wolltest eine Frage hören mit ja oder nein? Ja. Ja. Aber war es eine Pistole? War es denn eine Pistole, mit der man Projektile verschießt? Nein. War es eine, mit der man irgendwas werkzeugeln kann, Pistole? Eine Werkzeugelnpistole. Ja. Du meinst zum Beispiel so eine Duke Nukem Nagelpistole. Ja, oder so eine hier mit. Obwohl wäre ja auch Projektil. Nee. Es war eine Wasserpistole. Nein. Leuchtpistole. Nein. Kein Projektil. Haben wir doch gerade gelernt erst. Wasserpistole und kein Projektil. Da war das so eine hier, wo man so Bauschaum ausspritzen kann oder so? Nee, ich ich stelle mir gerade so Bauschaumschlacht! Super. Ich habe sehr gedacht, dass wir damit in die Lücken irgendwie spritzen können oder so. Genau, und das Ding dann sprengen damit. Hier, wir müssen mal Nachrichten machen. Ihr könnt jetzt mal schön in euch gehen. Ja? Und nach den Nachrichten, da dürft ihr dann weiter scheitern. Ja? Also schön mal, was? Bitte was? Rauchpistole. Auch keine Rauchpistole. Schön dran, ihr Lieben, jetzt. Fritz. Blue Moon. Wir lösen Rätsel, weil erster Freitag im Monat ist Rätsellösen geht so, dass ich einen Sachverhalt schildere. In diesem Fall heißt der Sachverhalt: Zwei Männer saßen eine Stunde lang vor einer geschlossenen Tresortür und ihr hier anruft unter 0331 70 97 110 und mir Fragen stellt, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann, auf diese Weise rauskriegt, was da los ist. Eigentlich wissen wir schon alles. Der Jens fasst mal kurz zusammen. Also, die sitzen vor einer geschlossenen Tresortür und haben eine Pistole verwendet. Und wir sind um den Tresor damit dran zu knacken. Genau, ja. Und wir sitzen jetzt dran, herauszufinden, was für eine Pistole und was für eine Pistole es sich handelt. Ich habe auch eine Theorie. Du hast eine Theorie? War es eine Taser-Pistole? Nein. Und dann haben sie auch, okay, ich hätte dich ausreden lassen sollen, dann wäre es demütigender gewesen, oder? Aber das wäre lustig gewesen, egal. Es ist noch lustiger. Schreckschusspistole? Nein. Signalpistole? Nein. Ach so, kein Projektil. Laserpistole. Ja. Was? Ja. Ja. Eine echte oder eine? Gar nicht, eine Laserpistole. Sci-Fi-Fake. Die Männer waren in ein Lebensmittelgeschäft im US-Bundesstaat Maryland eingebrochen und hatten versucht, den Tresor mit den Tageseinnahmen zu knacken. Mit einem Gerät, das sie in einem Freizeitpark gestohlen hatten und für einen Laser hielten, versuchten sie eine Stunde lang vergeblich die Stahltür aufzuschweißen, bis die Polizei eintraf und die beiden festnahm. Bei dem vermeintlichen Laser handelte es sich in Wirklichkeit um ein harmloses Laser-Tag-Gewehr, das für Zielübungsspiele verwendet wird. Das ist wirklich so passiert, ja? Genau. Amerika. Amerika hat's einfach alles. America. Genauso wie die Leute, die ihre Haustiere in Mikrowellen trocknen. Ja. Ja, die Ironie der Geschichte ist, die Ironie der Geschichte ist, dass es in Amerika quasi zu einer Cornflakes-Packung ein richtiges Gewehr umsonst gibt und sie kein richtiges Gewehr hatten. Ja, aber mit einem Gewehr ballerst du halt auch einen Tresor nicht auf, oder? Ja. Das wäre ziemlich lustig, so mehrere Ladungen Schrot auf so einen Tresor zu schießen und hoffen, nicht von Querschlägern getroffen zu werden. Das mache ich irgendwann mal. Ich habe ja genug Tresore rumfliegen von den ganzen Einbrüchen. Wir spielen weiter. Und zwar spielen wir jetzt ein Spiel, also ein Rätsel, das heißt Schmerzgeplagter Schluckspecht. Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen erspart. Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen erspart. Was ist da los, ist die Frage. Und ihr fragt mich, aber nur Fragen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann, unter 0331 70 97 110. Ihr müsst euch jetzt mal irgendwie untereinander ein bisschen verlustieren. Ich muss die Lösung noch lesen. Ich wette mal, es war ein Amerikaner. Und der hat sich bestimmt irgendwas eingeführt, was es gar nicht sollte. Holgi, ich wette, der hat die ihr sollt nicht mit mir reden, ich muss das hier lesen, ihr sollt mit euch reden. Ich wette, der hat die Anti-Baby-Pille genommen und hat gedacht, das funktioniert auch bei Männern. Tut die so weh, Männern? Habt ihr eigentlich auch schon davon... Kommt an, wie viel man nimmt, denke ich mal. War einer von euch in der vorigen Sendung dabei? Ja, fertig. Ich glaube nicht. Ach. Also ich könnte jetzt wieder. Okay. Muss aber nicht, also können wir lassen. Noch eine Frage aus der Reihe. Gibt es deine kleinen Kätzchen wieder? Oder? Nee, Katzen haben wir keine mehr. Die sind jetzt alle... Tot. Mit den Gehirnzellen? Die sind jetzt alle an einem besseren Ort. Auch die Gehirnzellen? Was? Gehirnzellen? Achso, stimmt, ich muss noch Hörerrätsel machen, ne? Habe ich gar nicht vorbereitet. Gucke ich mal, ob ich das nachher nach den Nachrichten, bei den nächsten Nachrichten vorbereitet kriege, weil ich muss den noch raussuchen und so, weil das ist ja alles sehr, sehr aufwendig. Hm. Warum hast du ein Rätsel geschickt? Nein. Dann kriegst du ja sowieso keine Gehirnzelle zu gewinnen. Könntest du mir nochmal deine E-Mail-Adresse sagen? holger.klein@fritz.de. Du willst mich fertig machen, ne? Ja. So, ich habe jedenfalls die Lösung gelesen. Wir bekommen Nachwuchs und zwar ist der Tim jetzt dran. Hallo Tim. Hallo. Moin. Moin. So, Tag. Was ist da passiert, Herrschaften? Er hat die Anti-Baby-Pille genommen. Nein. Hat er eine Flüssigkeit zu sich genommen? Naja, gewissermaßen. Der Verzicht auf Verhütungsmittel hätte einem Mann immense Schmerzen erspart. Ja, hätte er nicht verhütet, ja, hätte es nicht wehgetan. Genommen. Was? Hat er was, also er hat ja was zu sich genommen. Er hat was und dadurch zu sich hat er genommen. Schmerzen gekriegt. Ja, war es jetzt was Flüssiges oder nicht? Naja, gewissermaßen war es was Flüssiges. Hat er sich was eingeführt? Von dreiartiger Konsistenz. Gallert. Nee, also sagen wir mal, es war Flüssigkeit. Hat er sich was eingeführt? Nein. Es war nicht zur Einführung. Hat er sich eingerieben? Bitte was? Hat er sich eingerieben? Ob er sich einen gerieben hat? Ob er sich eingecremt hat? Heißt das bei euch jungen Leuten jetzt so, sich einen reiben? Nein. Eingerieben, glaube ich. Hat er sich einen gerieben? Einreiben. Was macht denn der Papa im Keller? Da nichts, der reibt, der nichts. Der sortiert Schrauben. Nein, er hat sich nicht eingecremt. Die Schmerzen, die er hatte, waren die physischer Natur oder eher seelischer Natur? Ja. Waren die physischer Natur? Ja. Hatte er Bauchschmerzen? Ja. Hat er etwas geschluckt? Ja. Ein Verhütungsmittel? Ja. Das ist ein Verhütungsmittel, was in der Apotheke zu kaufen wäre. Ja. War das auch dazu vorgesehen, zu schlucken? Nee. Ja, das war eher zur Einführung. Hat er eine Spirale geschluckt, oder? Nö. Ein Kondom? Ja. Der hat einfach Kondom geschluckt. Ein Kondom verschluckt. Ja. Und dachte, das hilft. Ja. Nicht lesen, Verpackungen nicht lesen, würde ich mal sagen. Und nee. Das war's schon. Ich sag mal so, bei den Geschmäckern, die es heutzutage gibt. Ja, weiß ja sowieso niemand mehr, wie Erdbeeren schmecken, meinst du? Dann kannst du ein Erdbeerkondom futtern. Ist auch billiger als Gummibärchen auf Dauer jetzt. Schmeckt bestimmt, ja genau. Das war nicht die Rätselslösung. Naja, also ein Kondom geschluckt und das ist stecken geblieben im Verdauungstrakt oder nein. So. Nein. Pass auf. Er wollte Kokain schmuggeln. Nein. Wollte er Drogen schmuggeln? Nein. Wollte überhaupt irgendwas schmuggeln? Wollte er irgendwas schmuggeln? Nein. Hat er es genommen, weil er Verhütung erhofft hat? Nein. Aus irgendeinem anderen Zweck? Ja. Okay. Just for the lols? Nein. War das Kondom benutzt? Gewissermaßen. Wie gewissermaßen? Ja, gewissermaßen war das Kondom benutzt. Also er hat's, ja. Hat er das vorher selber benutzt? Naja, ich glaube, ihr habt jetzt das falsche Bild. Also da war jetzt nicht irgendwie Sperma drin oder so. Das, nee, also dann halt nicht. Also er hat's, ja. War es eine Mutprobe? Nein. Obwohl kann auch sein, aber glaube ich nicht. Hat er es freiwillig gemacht? Ja. Er alleine oder waren andere Menschen mit eingebunden? Ja. Achso, er alleine? Ja. Spielt in Amerika? Nein. Es ist aber trotzdem so bescheuert, dass man erwarten würde, dass es in Amerika spielt. Hatte er Hunger? Nö. Hatte er Angst, schwanger zu werden? Nee. wollte er sich denn effektiv schützen? Nee. Wollte er einfach mal testen, ob das unten genauso wieder rauskommt? Nee. Wollte der Luftballon am anderen Ende aufblasen? Was ein echt cooler Stunt wäre. Also. Oh Mann, ey, ihr seid so ekelhaft. Am Arnus festhalten und lässt. Nee, aber nee. Wollte er irgendwie abnehmen? Nee. Es ist wichtig, wo er zu dem Zeitpunkt war? Ja, so ein bisschen. War er bei sich zu Hause? Nee, das meine ich nicht mit, wo er war. Also das ist schon gröber. Musste er was verstecken? Nee. War er in einem geschlossenen Raum? Es ist auch nicht so 100% klar, warum er das gemacht hat, ist es auch nicht, muss ich mal dazu sagen. Also vielleicht kapriziert ihr euch nicht so sehr darauf, warum, also zu welchem Zweck, sondern noch mehr, was er mit diesem Konto umgemacht hat. Hat er es zusammengeknotet? Das weiß ich auch nicht. War da noch was drin in dem Kondom? Ja. Nochmal bitte? Ja. Ist wichtig, was da drin war? Ja. Hat er das da reingemacht? Ja. War es die Flüssigkeit? Bitte was? War es die Flüssigkeit? Ja. Etwas was zu für eine Flüssigkeit? Ja. Ja. War die Flüssigkeit hautneutral? Was? Hautneutral. Und dermatologisch getestet. Genau, dermatologisch getestet ist immer das Beste. Am besten finde ich dermatologisch bestätigt. Das ist ungefähr so, wenn du zum Hautarzt gehst und sagst, ist das hier Creme? Und der sagt ja. Dann ist die Creme dermatologisch bestätigt. Kann man diese Flüssigkeit, die da drin war, für gewöhnlich trinken? Ja. War es Cola? Nein. Warum sollte jemand Cola in ein Kondom schütten und das dann schlucken? Warum sollte jemand überhaupt ein Kondom schlucken? Ah, du bist immer so diese Spitzfindigkeit immer. Das ist doch. Sei doch nicht immer so kleinlich. War es etwas zu trinken, was Normales? Ja. War es Orangensaft? Nein. Wasser? Nein. Tee? Nein. Kaffee? Auch nicht. Milch? Hatte die Flüssigkeit einen Geschmack? Ja. Ist es wichtig, was es war? Geschmack? Ja. Okay. Milch? Nein. Ist das so ein neues Alternativmedizin-Ding? Nein. Also kann sein, aber ich glaube nicht. War in einem geschlossenen Gebäude? Keine Ahnung. Also mal gucken, hat er die Flüssigkeit reingetan, das zugeknotet und dann geschluckt? Das ist unklar. Na, anders macht es aber keinen Sinn. Ich meine, vermutlich, das ja. Wird ja dann... Ja. Wollt ihr ein Wassereis machen? Nee. Mann. Also das, was da drin war, die Flüssigkeit, das ist auch ein Nahrungsmittel. Ja, ist Flüssigkeit ja meistens, oder? Nicht unbedingt. Na, Säure nicht zum Beispiel. Ja. Achso, ja, stimmt. Basen? Blumenbasen. Also ist es... Nein. War es ein Lebensmittel? Ja. Was etwas, Apfelsaft? Was man in der Kaufhalle zu kaufen kriegt? Ja. War es Apfelsaft? Nein. Fanta? Nein. Cola? Nein. Irgendein Saft? Etwas Alkoholhaltiges? Ja. Bier? Ja. Und damit sind wir eigentlich bei der Lösung, aber die... War er betrunken? Ich bin nicht sicher. Ein 31-Jähriger. Ein 31-Jähriger kam mit starken Bauchschmerzen in die Notaufnahme eines Münchner Krankenhauses. Wie sich herausstellte, hatte er am Vorabend das Oktoberfest besucht. Jetzt wird's ein bisschen unklar. Um den Alkohol schneller direkt in seinen Magen zu transportieren, möglicherweise auch in dem Irrglauben, auf diese Weise einer polizeilichen Atemalkoholkontrolle ein Schnippchen zu schlagen, hatte er ein Kondom mit einem halben Liter Bier gefüllt und es geschluckt. Durch die Wärme wurde CO2 aus dem Bier gelöst. Das Kondom blähte sich auf und blieb in seinem Darmtrakt stecken. Der Patient überlebte ohne Folgeschäden, aber peinlich berührt. Der wird sich gedacht haben, ja, pass mal auf. Wenn ich jetzt das Bier in ein Kondom schütt und das schluck, dann geht das ja direkt durch in den Darm. Ja, und dann ist halt kein Atemalkohol, weil es ja sofort im Darm ist, der Alkohol. Ja, aber du schmeckst ja auch nichts. Ja, der wollte aber wahrscheinlich, warst du mal auf dem Oktoberfest? Da geht es nicht darum, dass das Bier nach irgendwas schmecken könnte. Und offenkundig hat der doch gehalten, der Kondom. Ja, ne? Und das wüsste man gerne, welche Firma den hergestellt hat, dann ist ja. Nimmt man den ab jetzt regelmäßig. Genau. Also, dann weiß man es, getestet. Naja, jetzt haben wir, immerhin haben wir das Rätsel jetzt ein bisschen schneller gelöst. Das ist doch schon mal was. Wir machen das nächste Rätsel. Dann haben wir gebraucht. Ich weiß es nicht. Wir haben einen Lauf. Ihr habt so einen Lauf. Wir machen das nächste Rätsel. Ich erkläre jetzt auch nochmal für alle anderen, die gerade erst eingeschaltet haben. Für wen sonst, ne? Was wir machen. Ich schildere einen Sachverhalt. Bei diesem Sachverhalt ist irgendetwas Seltsames passiert. Manchmal kommen Leute zu Schaden. Der Sachverhalt entstammt den Black Stories, die ihr im Buchladen findet. Und das Spiel geht so, ja, wie gesagt, dass ich einen Sachverhalt schildere und ihr dann hier anruft unter 0331 70 97 110. Mir Fragen stellt, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und ihr euch so an die näheren Umstände dieses Sachverhaltes herantastet. 0331 70 97 110. So, weiter geht's. Rätselrunde. Sind eigentlich noch alle da? Durchzählen? Ja. Beim Bund wart ihr auch nicht, ne? Eins, ja, zwei. Jawohl. Dazu müssen wir wissen, wie viele Leute in der Leitung sind. Das stimmt, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin aus der Schweiz, ich schließe mich nicht an. Okay, bei euch heißt es Bundesheer, aber das ist so. Na, ich bin ja kein Schweizer. Also. Was sagst du jetzt? Über diese Autarken. Mhm. So, nächstes Rätsel. Das heißt trickreicher Tierfeind. Ein Mann öffnete die Tür und flog. Ihr müsst jetzt wieder irgendwas labern, damit ich die Lösung lesen kann. Also. Länger. Also, er öffnete die Tür und flog. Der Mann flog. Dann war er vielleicht Fallschirmspringen. Dann hat er die Tür vom Flugzeug aufgemacht und dann ist er rausgeflogen. Er kann genauso gut betrunken gewesen sein und berauscht irgendwie und wollte einfach fliegen und ja, müssen wir mal fragen, wie er gut auf Fliegen gekommen ist. Angel Dust. Trickreicher Tierfeind. Ein Mann öffnete die Tür und flog. Was ist da passiert? Flog im wörtlichen Sinne? Ja. Der flog richtig? Der flog. Jens Weiß flog. War der gute Mann berauscht? Nein. Also, kann sein, aber... War er alkoholisiert? Keine Ahnung. Jens? Jens? War es in einem Jens? Flugzeug? Ja. Bitte, Jens? War es in einem Flugzeug? Nein. War es am Boden? Ja, Tobias? Ist er einfach nur in irgendeine Flugmaschine eingestiegen und flog mit der? Nein. Es war am Boden. Ja, das ist eingestiegen. Kann sein. Spielst du in Amerika? Ja. Also gut, das war ja klar. Ist er aus seinem Haus rausgefallen? Nein. Ja, eben, du fliegst ja auch nicht. Ist er vielleicht, hat er einen Autounfall gebaut und ist dann quasi aus der Tür rausgeflogen? Nein. Hat er ein Fluggerät bei sich, womit er abheben konnte? Nein. Hat er irgendwelche Flügel oder so, mit denen er gleiten konnte? Zumindest? Nein. Licht ausmachen? Wer muss das Licht ausmachen? Nee, da war gerade... Ich kann doch jetzt hier nicht das Licht ausmachen. Du warst nicht gemeint. Ah, ja, dann. Ist er aus einem Gebäude rausgegangen oder gesprungen oder was auch immer, als er die Tür geöffnet hat? Nein. In ein Gebäude hinein? Nochmal, was? Ist er in ein Gebäude hineingestolpert? Nein. Aber er befand sich vorher außen? Ja. Und ist dann in etwas hineingelaufen durch die Tür? Nein. Oder geraten? Nein. Er ist in was hineingeraten. Ja, irgendwie. Hat sich was eingetreten. Also, er fliegt die ganze Zeit draußen? Nein. Der fliegt so rum. Peter Pan-esque. Carlsson vom Dach. Ist er wirklich nach oben geflogen oder tendenziell eher abwärts geflogen? Er ist tendenziell in eine Richtung geflogen. Ja, nach oben. Du müsstest mir schon eine Frage stellen, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Mit ist oder er nach Fragen oben geflogen? Ja. Ja. Ist er so auch schräg Bombe? Weg, so. Ist er aufgrund einer Explosion geflogen? Nach rechts? Das ist egal. Spielt die Himmelsrichtung, in die er geflogen ist, eine Rolle? Nö. Ist er aufgrund einer Explosion geflogen? Ja. Ist er nach rechts geflogen? Ist auch schön. Ist nach rechts geflogen. Bitte, was ist explodiert? Gas. Ja. Also es war nicht die Tür eines Raumes oder Hauses oder so? Natürlich. Hat er an der Heizung gearbeitet? Nein. Ist ja... Die Frage ist, war nicht die Tür eines Raumes oder Hauses? Nein. Hat er die Explosion selbst verursacht? Ja. Mit Absicht? Nein. Ich habe eine Idee. Albrecht hat eine Idee. Wo er die Tür aufgemacht hat, ist da ein Funken entstanden, was das Gas entzündet hat? Ja. Und durch diesen Funken und diesen Feuerball ist er halt nach oben geflogen? Ja. Dann das durch die Explosion einfach ausgeschleudert. Ja, aber wo kommt das Gas her? Es war ein Gastank und das hatte halt ein Leck. Nee. Das hat im Heizungskeller. Nee. Ein Gasherd irgendwie aufgedreht und da hat sich Gas angesammelt. Ja, aber warum? Aber warum das denn? Ja, war das so, ja. Ein Leck hatte. Nö, hatte kein Leck. Es gab einen Fehldefekt. Nee, ein Fehldefekt. War Überdruck in der Leitung. Ist immer. Sonst kommt ja nichts an, wenn du aufdrehst. Ist das Wasser übergekocht? Wasser? Ach so. Ist das Gas aus dem Herd gekommen? Ja. Ist dann Topf übergekocht, was die Flamme gelöscht hat und dann hat sich das Gas im Raum verteilt? Nein. Aber es hat was mit dem Herd zu tun? Ja. Ist die Gasflasche undicht? Nein. Hat er vergessen, den Herd abzudrehen? Nein. Sind die Flammen reden wir über einen richtigen Herd oder ja. Einen Campingkocher oder sowas? Du darfst nicht immer oder sagen. Wir reden über einen richtigen Herd. Gut. Ja. Sind die Flammen ausgegangen und dann ist das Gas weiter ausgetreten? Nein. Aber ich geht doch gar nicht, oder? Das geht. Doch klar geht das. Natürlich. Ja, aber ich dachte, die Flamme ist ja in der Leitung so drin. Und dann kommt es einfach wieder raus. Nee, die Flammen sind außen, da wo das Gas rauskommt. Sonst würde ja der Feuerball sich durchziehen und die Flasche oder die Leitung explodieren dann. Genau. Ja, nö. Wollte ihn denn jemand umbringen? Nein. Kann ja auch sein. War noch jemand anderes im Raum? Nein. War es ein Herd per Zeitschaltuhr? Nein. Hat er vielleicht einfach nicht gewusst, dass das passieren kann? Ich meine, es ist auch ein Amerikaner gewesen. Nein. Geht das naja, schon irgendwie, ne? Weil er hat es ja nicht gewusst. Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass er sagt, ach, naja, es ist wie ein Elektroherd, lass mal an. Nee. Komm ja gleich wieder. Weil vielleicht dann wird es wärmer oder so. Ich weiß ja nicht. Aber er wollte sich nicht umbringen. Bitte was? Er wollte? Wollte er sich umbringen? Nein. Geht es darum, was? Schauen, wie weit er fliegt? Nein. Tim? Geht es darum, was auf dem Herd stand? Nein. Stand überhaupt stand etwas auf dem Herd? Nein. Hat ein Haustier das Gas aufgedreht? Nein. Hat er das Gas aufgedreht, um die Kakerlaken zu töten? Nochmal, Jens? Hat er das Gas aufgedreht, um irgendetwas zu töten? Ja. Seine Mäuse? Um Ratten zu töten? Ich löse das mal auf. Ihr seid gar nicht so schlecht. Gar nicht schlecht. Ein 63-Jähriger aus dem US-Staat Wisconsin wollte sein Haus von Termiten befreien. Er verriegelte Fenster und Türen, drehte den Gashahn auf und verbrachte die Nacht in einem Campinganhänger im Garten. Als er am folgenden Morgen die Haustür öffnete, um zu überprüfen, ob sein Plan aufgegangen war, entzündete ein winziger, am Schloss entstehender Funke die Gaswolke, die sich im Inneren angestaut hatte. Die Explosion schleuderte den selbsternannten Kammerjäger etliche Meter durch die Luft. Seine Verbrennungen mussten in einer Spezialklinik behandelt werden. Ach, der hat überlebt. Der hat das überlebt. Und mehr Glück als Verstand, ne? Typisch. Und sag mal so, wenn die Termiten weg waren. Die erwischt, oder? Keine Ahnung, stand nicht dabei. Schade. Das Haus ist wahrscheinlich auch futsch gewesen. Würde ich mal denken, ne? Ich glaube, dann kann den Termiten auch egal sein. Termiten. Ja, dann machen wir. Warte mal, ich lasse jetzt mal den halbautomatischen Anruf beantworten, den halbautomatischen Ansager ansagen, wie die Sendung heißt, und danach rätseln wir weiter. Es rufen gar nicht so viele Leute an, also ihr könnt ruhig irgendwie, ihr müsst jetzt den ganzen Abend. Was habt ihr jetzt davon? Bis genug andere anrufen, dann schmeiße ich die ersten raus. Wahrscheinlich fange ich mit Albrecht an. Warum? Pff, weil ich na, kann. Alphabetisch. Ah, Jan, wie Albrecht. So, hier. Fritz. Die Welt ist klein mit Holger Klein. Blue Moon. Wir lösen Rätsel, weil erster Freitag im Monat ist und Rätsel lösen geht so, dass ich einen Sachverhalt schildere. Zu diesem Sachverhalt gibt es eindeutige Umstände und ihr seid geladen, diese eindeutigen Umstände zu erfragen, indem ihr hier anruft unter 0331 70 97 110 und mir Fragen stellt, die ich nur mit Ja oder mit Nein beantworten kann, auf das ihr möglichst so viel rausbekommt, dass ich hinterher erzählen kann, wie der Sachverhalt ist. In der Leitung, da hängen der Albrecht, der Jens, der Tobias, der Tim, der Dominik und neu dabei ist die Lilly. Hallo Lilly. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hey, was geht ab? Siehst du, wie sie alle freundlich sind. Oh, ein Mädchen. Hallo. Okay, jetzt leg ich auf. Nee, lass. Ich freue mich ja auch. Du hast die Haare schön, heißt unser nächstes Rätsel. Du hast die Haare schön. Mit einer anderen Frisur hätte er überlebt. Jetzt müsst ihr wieder untereinander, ne, damit ich die Lösung... Da vielleicht eine zu große, hohe Frisur gehabt oder so. Mal wir schauen. Sind doch nicht beim Rätseln, aber die Idee ist schon mal gut. Na, ich frage da nur so, Tipps können uns ja schon mal austauschen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Dann lass mal schauen. Und zwar, er hatte lange Haare und er hat dann irgendeine, na, zum Beispiel Drechselmaschine gearbeitet. Mhm. Und dann hat sich das Haar verfangen und dann hat ihn halt in diese Maschine reingezogen und dann ist er gestorben. Ja. Das ist keine schlechte Theorie. Das ist gar keine schlechte Theorie. Leider ist sie komplett falsch. Er hat seine Haare zu lang. Bitte was? Waren seine Haare zu lang? Nein. Hat er keine Haare? Doch, er hatte Haare. Hatte er sehr kurze Haare? Ja. Igel? Das weiß ich nicht, sehr kurz. Geht es um Igel. Kopfbehaarung? Ja. Und hätte er viele Haare gehabt, hätte ihn das gerettet? Nein. Aber es muss doch so sein. Also, was muss? Wurde er, verwechselt? Nein. Er hätte Ottos Brettfrisur gebraucht oder so. Genau. Die Knarzgeräusche kommen übrigens von meinem Mikrofon. Ist er durch einen Elementschaden gestorben? Arbeitest du bei einer Versicherung? Nein. Was ist denn ein Elementschaden? Ja, Feuer, Wasser, Luft. Ah, okay. Nee. Ist ja alles ein Elementschaden irgendwie, oder? Naja, wenn ein stumpfer Gegenstand an deinem Schädel appliziert wird, ist das vielleicht nicht unbedingt ein Elementschaden, auch wenn das Ding vielleicht aus Holz war. Edelstahl. Ist was auf seinen Kopf gefallen? Nein. Hat er einfach einen Sonnenbrand? Nein. Ist er an Hautkrebs gestorben? Nein, aber der wäre bestimmt an Hautkrebs gestorben, früher oder später. Ist er umgebracht worden? Ja. Wegen seinen kurzen Haaren? Ja. Von anderen Menschen? Ja. War er damit haben die gedacht, auffällig? Er wäre ein Nazi oder so? Nein. Genau. War er kurz, ist wichtig, wie er umgekommen ist. Oh ja, das ist sehr wichtig. Hat er mit jemandem anderen eine Wette gemacht oder so? Nein. Hatte er italienische Schuhe? Bitte was, Albrecht? Hat er italienische Schuhe? Nein. Wieso fragst du das? Ist er erhängt worden? Sind das Amerikaner? Erschossen? Nein. Selbstmord? Nein. Vergiftet? Nein. Durch äußere Einwirkungen? Ja. Stumpfer Gegenstand? Nein. Erschossen auch nicht. Stumpfer Gegenstand? Auch nicht. Spitzer Gegenstand? Nee. Stoff? Nee. Schere? Waren es Modeterroristen? Was? Ist das jetzt, das ist ein neues Ding, Modeterroristen. Islamistische Modeterroristen. Natürlich. Die Hipster abschlachten, weil das, die köpfen nur Bärtige. Der Mist, geht nicht. Dann müssen wir haben selbst. Die haben ja auch immer so orangene Sachen an. Nee, das sind die von der BSR. Das verwechselst du jetzt. War er mit einer Rockerbande? Nein, er war bei keiner Rockerbande. Er war aber beim Friseur. Nein, er war nicht beim Friseur. Hat er sich die Haare selbst geschnitten? Nein, hat er nicht. Spielt die Farbe eine Rolle? Nein. Hatte er eine Kopfbedeckung auf? Nein. Wusste der Mörder, dass er diesen Menschen umbringt? Ja. War es ein Auftragskiller? Nein. Ja, nein, aber ja, schon irgendwie. Was denn jetzt? Ja, das, also ja. Er wollte umgebracht werden? Nein. War das Mordmotiv Neid? Nein. Vielleicht, wenn er umgebracht wird? Nein. Habgier? Nein. Selbstsüchtigkeit? Was hat das mit den Haaren zu tun? Was? Selbstsüchtigkeit? Nein. War die Person mit den kurzen Haaren für jemand anderes ein Konkurrent? Nein. Ist es wichtig zu wissen, wer ihn umgebracht hat? Ja. War sie mit aus seinem näheren Bekanntenkreis? Ja. War seine Frau? Nein. Sein Onkel? Nein. War es eine Oma? Männliche Person? Eine was? Eine männliche Person. Ja. Ein Freund? Vermutlich. Weißt du, wer ihn umgebracht hat? Ja. Spielt der Beruf des Mordenden oder des Mörders eine wichtige Rolle? Ja. War er bei der Polizei? Nein. War er bei der Mafia? Hätte er ihn nicht umgebracht, wenn er andere Haare gehabt hätte? Ja. Haben dem Auftragsmörder die Haare gestört? Nein. Hat der Auftragsmörder von jemand anderem noch den Auftrag dazu bekommen? Nein. Hat er aus eigener Motivation der Mörder? Nein. Wurde er von jemandem beauftragt, ihn umzubringen? Nein. Hat er einfach eine sehr starke Aversion gegenüber seiner Frisur? Nein. Dachte er, dass das gut ist, wenn er ihn umbringt? Nein. Naja, schon. Nee, hat aber ja, Krebs aber nee. Vielleicht? Nein, nein, nee. War keine Sterbehilfe? Nein. War Sterbehilfe? Nein. Lass uns doch mal darüber nachdenken, was das für ein Beruf sein könnte. Bitte was? War er im öffentlich-rechtlichen Dienst? Nein. War er verbeamtet? Nein. Fleischer. Was? Ich bin gerade irgendwie bei Fleischer. Ich weiß nein, nicht, nein, so nein, Fleischer, nein, nein, nein. Hatte er Umgang mit einer Schusswaffe? Nein. Wollte er eigentlich jemand anderen umbringen und hat ihn verwechselt? Nein. Also kann ich sagen, es war ein gezielter Auftragsmord, der von ihm selber ausging? Nein. Müssen wir rausfinden, von wem wer den Auftrag gegeben hat? Könnt ihr machen. Hilft das denn für die Lösung des Falls? Ja. Eventuell ja. Ja, wenn aber ihr seid auf einer völlig falschen Fährte. Aber bitte. Wenn er eine andere Frisur gehabt hätte, dann hätte nicht die Beschreibung gestimmt, sondern hätte ihn nicht umgebracht. Falsch. War er innerhalb des ersten Verwandtschaftsgrades der Auftragsmörder mit Tante? Nö, also glaube ich nicht. Kannten Sie sich von der Arbeit der Mörder und des Opfers? Ja. Der ist doch aus der Familie, dachte ich. Nee. Nein. Also ist es doch. Ist der Auftragsmörder in einem Verwandtschaftsgrad zu ihm? Nein, zumindest weiß ich es nicht. Hat er bei der Straßenreinigung gearbeitet? Nein. Lehrer? Nein. Gerichtsvollzieher? Immer noch nicht. Nein. Anwalt? Was verstehst du immer noch nicht, Jens? Ja, also jetzt in die Runde. Wie hätte das eine andere Frisur verhindern können? Tja. Sollst du rausfinden. Vielleicht wäre er dann mit der anderen Frisur nicht gestorben? Wäre er mit der anderen Frisur nicht gestorben? Ja. Wäre er mit der anderen Frisur nicht getötet worden? Ja. Hatte er die Frisur schon länger als eine Woche vor seinem Ableben? Ja. Hatte er die Frisur immer schon? Nee. Aber seit längerem? Ja, vermute ich mal. Hm? War die Frisur irgendwie provokant oder so? Nee. Igel. Er hat sich die Frisur aber nicht machen lassen, um dann getötet zu werden oder so. Nein. Ja, mit so einem Fadenkreuz. Das wäre auch mal ein bisschen komisch. Genau. Hierhin. hat der Mörder sich das kurz vorher, vor dem Mord überlegt, dass er ihn umbringen will? So 3 Tage vorher? Oder nein. So? War es eine Tat im Affekt? Nein. Also es ist schon länger her, dass er sich das überlegt hat. Nein. Ein geplanter Mord? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, wie er auf Mord kommt. Aber gut, ist eure Sache. Wurde er getötet, der Mann mit den kurzen Haaren? Ja. Aber Mord war es nicht. Ja. Saß der Mörder vorm Computer? Es war ein Unfall. Auf seiner Arbeitsstelle? Es war ein Unfall, richtig. Unfall. Okay. Auf seiner Arbeitsstelile? Ja. Waren 2 Leute am Unfall beteiligt? Bitte, Tim, nochmal? Waren 2 Leute am Unfall beteiligt? Ja. Waren noch andere Leute zu dem Zeitpunkt da, wo der Unfall geschehen ist? Ja. Und jemand anderes hat ihn aus Versehen umgebracht? Ja. Er arbeitet in einem Viehmastbetrieb. Was, wenn ich Ja sagen würde? Dann würde ich weiter nachfragen. Ja, aber nee, was hast du für ein Bild im Kopf? Ich muss immer Viehmastbetrieb, riesige Kettensäge. Ich bin irgendwie bei Schweinen oder also irgendwie so okay. Großtieren. Es war nicht im Viehmastbetrieb. War es auf einer Baustelle? Nein. Aber in der Landwirtschaft? Nein. War es in einem Labor? Nein. In einem Büro? Nee. War es an der frischen Luft? Nein. Dem Tim ist langweilig. Mach doch mal was Ordentliches hier. Tim, mach doch meinen Vorschlag bitte. Ja. Sie ist nach müde, kommt blöd. War es im Stripclub? Nein. War es ein privater Betrieb oder so? Nein. Ja, Entschuldigung. War es in der Werkstatt? Nein. Moment, es war im Baumarkt. Nein. War es in einer Halle? Waren Sie in einer Halle? Nee. War es in einem massiv gebauten Gebäude? Nee. Teppichgeschäft? Nein. Teppichgeschäft? Was hätte denn da passieren können? Teppichmesser ausgerutscht. Ah, okay. Bei einer Reinigungsfirma? Nee, ich hatte mir nicht überlegt, dass er sich mit seinen Haaren da irgendwo verfangen hat und dann irgendwie. Nee. Aber er hat ja kurze Haare. Ja, er hat ja kurze Haare. Ach ja, ja. Ja, umso schneller. Wie heißt nochmal der Titel des Rätsels? Bitte was? Wie heißt nochmal der Titel des Rätsels? Der Titel des Rätsels heißt, du hast die Haare schön. Mit einer anderen Frisur hätte er überlebt. Wenn er jetzt ganz viele Haare gehabt hätte, hätte das irgendwie den Aufprall oder so gemindert? Nein. Hätte man ihn aufhalten können an den Haaren? Hätte man ihn aufhalten können an den Haaren? Albrecht, nicht immer spontan reden, wenn andere reden. Ich versuche gerade Lilly was zu fragen. Verstehe die Frage nicht. Hätte man ihn aufhalten können an den Haaren? Sollte er irgendwo runtergefallen, irgendwo hingefallen? Ach so, fällt hin und du hältst ihn an den Haaren fest. Nein, nee, überhaupt nicht. Hat er in einer Bootsmotorfabrik gearbeitet? Nein. War in einer Werft? Nein. Wir kriegen Zuwachs. Hallo, Tinka. Ja, hallo. Genau. Ich wollte nur kurz dazu sagen, bevor ich mit dazwischen spreche. Hallo. Hallo. Ich habe leider nicht zuhören können. Das ist doch... Kann irgendjemand sagen, wie seid ihr schon das seit mit dem... Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind hier doch nicht in der Schule. Okay, können Sie die Frage nochmal wiederholen? Ja, genau. Die Frage habe ich schon mitbekommen. Albrecht, fass mal zusammen. Auf jeden Fall, wir haben den Fall, dass ein Unfall passiert ist. Die Person hatte kurze Haare, Igel quasi. Und die andere Person ist... Und eine zweite Person ist indirekt daran schuld, dass die Person gestorben ist. Und hätte sie andere Haare gehabt, wäre sie nicht gestorben. Die ist derjenige, der indirekt daran schuld ist, war das der Friseur? Nein. Hat er die Haare gestorben? Nein. Tja, hat nur die Friseur, okay. War er Fallschirmspringer? Nein. War es eine handwerkliche Arbeitsstelle? Eine handwerkliche Arbeitsstelle? Nein. War er bei der Armee? Nein. War er Tauchen? Taucher? Nein. War er Industriekletterer? Nein. War es eine Dienstleistung, die er betätigt hat? Nein. War er Künstler? Ja. Artist? Nein. Hat der etwas gemalt? Nein. War er ein Schauspieler? Nein. Hat der mit Farben zu tun? Nein. Ist es ein körperliche? Tobias? Körperliche Kunst irgendwie? Körperliche Kunst. Was ist das denn? Wo man sich bewegen. Sich als menschlicher Glockenklöppel zwischen zwei Stahlplatten hängen lassen. Ich kenne einen, der hat das gemacht. Vom Pantomime bis zum Feuerspucker, ich weiß es Achso, nicht. Achso, nee. War seine Größe wichtig mit längeren Haaren? Nö. War der Darsteller von Cousin It und ist dann arbeitslos geworden? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was du meinst, aber nein. Der Unfall. Hat ihn jemand getroffen? Getroffen wie? Ja, gegen den Kopf. Ja. War es ein Messer? Nein. Hat er irgendwie mit so Stühle aufeinander gestapelt und das dann als Kunst gewertet und dann sind sie umgefallen? Nein. War die Fläche, die ihm am Kopf getroffen hat, stumpf? Nein. Tobias? Hat man ihm was hat man ihn mit etwas beworfen? Nein. Ihm ist etwas aus Versehen an den Kopf geworfen worden? Nein, man hat ihn mit nichts beworfen. Ist etwas auf seinen Kopf gefallen? Nein. Oder auf ihn generell? Nein. Ist er an dem, was er als Künstler macht, gestorben? Also ja, ist er dabei gestorben, Kunst zu machen? Ja, kann man so sagen, ja. War er ist Magier? Nein. War er Messerschlucker? Nein. Ist das eher eine seriöse Kunst, die Nein. er hat? Nein. Ich könnte mir vorstellen, dass der Künstler selbst sagt, es sei seriös. Ich finde es nicht. Wie nicht? Ist es eine Zirkuskunst? Ja. Ist es eine Sportkunst? Nein. War er Dompteur? Nein. Diese Löwenbändiger, ne? So Siegfried und Roy. Ja. Vom eigenen Tiger gefressen. Ja, Pech. Ist ein Clown? Da war das Wasser wohl nicht schnell genug da. Ja, Tinker, was war das? Ich wollte wissen, ob er Clown war. Ja. Okay, gut, dann wissen wir doch. Furchtbar, oder? Ich finde Clowns sowas von schlimm. Ich wollte jetzt... Furchtbar, ey. Clowns fand ich als Kind schon... Ich habe mich im Zirkus immer so gelangweilt. Man sagt, geh im Zirkus. Nee. Zirkus finde ich furchtbar. Hm. Gibt's das überhaupt noch? Nee, ne? Doch, es gibt noch welche. Würdest du den Zirkus besser finden, wenn der Clown aus der Vorstellung verbannt wird? Um dann dabei zuzugucken, wie so drei Ponys gelangweilt im Kreislauf? Nee. Ich muss sagen, Zirkus ist generell eher nicht so. Ja, finde ich grauenhaft. Kino ist besser. Artistik finde ich also cool, aber das ordne ich jetzt nicht so dem Zirkus zu. Also Zirkus ist für mich immer so blöde Pferde und Clowns. Ja, da gibt's ja keinen Zirkus. Da stimmt einfach das Paket nicht, weil der Entertainment-Faktor, der ist einfach nicht hoch genug, um die ganzen schlechten Sachen an einem Zirkus zu rechtfertigen. So, ja, so kann man das... Tiere, ja. So. Das gibt ja Zirkusse, wo halt nur Artisten sind, keine Tiere und so. Das geht dann noch. Ja. Monte Carlo. Aber den Kindern geht's doch auch nicht geil. Lasst uns mal zur Story zurückkommen, Leute. Ach, wieso das denn? Guck mal, wir haben hier Zuwachs. Inken! Hallo. Nabend. Und jetzt schmeiß ich mal die ersten raus, weil jetzt sind alle Leitungen voll und ich will ein bisschen Luft haben. Als erstes stirbt Albrecht. Einen langsamen, qualvollen Tod. Tschüss, Albrecht. Vielen Dank fürs Mitspielen. Tschüss. Ciao. So, und jetzt, wen nehme ich denn als nächstes? Wer ist denn am längsten? Tobias. Ach ja. Ach ja. Guck mal, dann hast du noch ein bisschen was von dem Abend. Kannst du noch ein bisschen... Fernsehen gucken, das soll ja ganz gut sein. Ja, das ist noch viel besser als Radio hören. Ja, beim Radio hören muss man sich immer seine eigenen Gedanken machen. Im Fernsehen kriegt man alles schön reingeschmiert. Ja, genau. Tobias, ich danke dir fürs Mitspielen und wünsche dir ein schönes Wochenende. Ciao. Tschö. So, na, ich sagte raus. So, jetzt. Ja, dann machen wir mal weiter, ne? Und okay, es sind jetzt wieder Leitungen zum Anrufen frei. 0331 70 97 110. Hätte der Clown eine andere Frisur gehabt, hätte er überlebt. Warum? War das Rätsel von Anfang an so gestellt? Was? Nee, von Anfang an war es. mit einer anderen Frisur hätte er überlebt. Aber jetzt, wo wir wissen, dass es ein Clown ist, habe ich gesagt, sage ich es mal dazu. Dachte schon. Hat er eine Perücke auf? Nein. Hat der sonst eine typische Clownsfrisur, die er jetzt nicht hatte? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was eine typische Clownsfrisur ist. Rote die Haare an der Seite. Nee. An der Seite, ja. Hätte er in der anderen Frisur was verstecken können? Nein. Wäre die Frisur, mit der nicht getötet wurde, wär die länger gewesen? Die Haare, ob die länger gewesen wären? Ja. Keine Ahnung, ich glaube nicht. Also nicht unbedingt. Das Ganze war ein Unfall, ne? Ja. Ist er an Feuer gestorben? Nein. Vergiftung? Nein. Verletzung? Ja. Und der Kopf wurde verletzt? Ja. Ist was auf ihn raufgefallen? Nein. Okay. Irgendwelche Tiere, die ihn verletzt haben? Nein. War es ein Messer? Ja, es war ein Mensch. Nochmal, Entschuldigung. Was war das? Was für die Frage? Ich wollte wissen, ob es ein Messer war. Nein, ich es war kein Messer. Vorhin auch kein Messer. Schon. Ein Zuschauer, der ihn verletzt hat? Ja, der hat die Schnauze voll gehabt. Ah, scheiß Clowns immer. Nee. Kein. Hau ihn weg. Genau, hau weg den Clown. Wurde er verwechselt? Nein. Manchmal haben Clowns doch auch so einen Hammer. Stimmt. Graptas Hammer. Und dann haben sie es mit einem Bassen echter Hammer? Nee, war auch kein Hammer. War es eine Planke? Nein. Also er hat nicht Gegenstand verletzt worden? Ist er durch irgendwas für einen Gegenstand? Irgendwas Gewöhnliches. Ja. Das muss ich jetzt, ja. Also die Verletzung am Kopf. Das war jetzt wieder durcheinander. Jens? Eine Leiter? Nee. Die Verletzung war am Kopf, oder? Ja, die Verletzung am Kopf. Wir kriegen Zuwachs. Hier ist noch ein Jens. Das ist praktisch. Hallo Jens. Hallo, ich grüße euch. Jens aus Berlin, du bist Jens 2. Ja, jetzt ist Jens aus der Schweiz, ist Jens 1. Oder ich nenne dich wirklich Peter Nedetzky. Aber nee, das findet der Jens aus der Schweiz nicht so gut. Die in der Schweiz, die sind so humorlos. Ich bin noch kein Schweizer. Aber du bist in der Schweiz, das reicht. Das zieht einen immer so mit runter, glaube ich. Ach. Schweizer nö. Ziehen einen runter. Hier ist alles gemütlich. Hat der Züge andere fahren Menschen? Pünktlich und sind sauber. Das stimmt, die Züge sind viel besser. Ja. Hat der andere Mensch den am Kopf so verletzt, dass er gestorben ist? Ja. Und war das ein Aufprall auf dem Kopf? Ja, im weitesten Sinne. Und hat das zu einer Verletzung geführt, die geblutet hat? Ja. Von innen oder von innen? Nee. Ist es eine Platzwunde? Nee. Glaub also nicht. Ist es mehr aufgeschlitzt? Ja. Das war kein schöner Anblick für die Zuschauer. Nee, glaube ich nicht. Arme Kinder. Ja, aber dann gehen die wenigstens mit ihren Kindern nicht mehr in den Zirkus. Das ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja. War kein Messer, oder? Ja. War es ein Messer? Nein. War der Gegenstand spitz? Nein. Die wollten ein Kunststück vorführen oder einen Sketch, einen ja. Gag. Ein Trick. Ist es ein bekannter Trick, so der, den man ich habe den noch nie gesehen, verbindet? Aber nee, ich so gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Aber du hast doch nicht viel Erfahrung mit Clowns. Richtig. Die Enthauptung des Clowns ist ein Klassiker. Warum habe ich das Gefühl? Aber egal. Ja? Darf ich? Er wurde von einem dumpfen Gegenstand aufgeschlitzt am Kopf. Ist das richtig? Nein. Nee. Weil er nicht stumpf ist, der Gegenstand. Richtig. Spitz ist aber auch nicht. Spitz ist auch nicht. Was? Also es war ein Gegenstand, der ihm am Kopf verletzt hat. Ja. Tim gähnt sich wieder ein. Wir sind aber auch wirklich unglaublich langweilig. hat man möglicherweise auch Gehirn gesehen, also war es richtig brutale Verletzung. Oh, ja, sicher, so bam. Wirklich? Spritz überall, Hirnmasse, alles, ah, ja klar. Wenn schon, denn schon. Ich meine, wenn wir schon Clown umlegen, dann richtig. Und trotzdem spielt die Frisur eine Rolle. Was? Und trotzdem spielt die Frisur eine Rolle, obwohl er so brutal am Kopf getroffen wurde, spielt die Frisur noch eine Rolle. Ja, verrückt, ne? Ja, das ist ja schon skurril. Wenn er lange Haare gehabt hätte, wäre es dann in seinen Haaren so stecken geblieben. Nein. Der Gegenstand, war der größer als in Basketball? Nicht unbedingt, aber so genau weiß ich halt auch nicht. Wusste sein Clown-Kollege, dass er auf den wirft, oder hat er gedacht, er wirft eigentlich woanders hin? Woher weißt du, dass er geworfen hat? Ah, okay. Hat er es runterfallen lassen von irgendwo oben? Nee. Aus Versehen. Hat er es geworfen? Nein. Geschossen? Hat er es gerollt? Nein. Gehört das denn zum Zirkusinventar, womit er am Kopf getroffen ich wurde? Ich denke schon. Also es würde mich, also ich würde mich nicht wundern, wenn ich es im Zirkus sehen würde. War es irgendwo festgebunden und ist geschwungen? Nein. Ist es von oben auf seinen Kopf gefallen? Wie kommt ihr auf die Idee, dass es gefallen ist? Ja, nicht geschmissen. Hat sie ihn an der Seite verletzt? So? Nee. Hat sie an der Seite verletzt? Also nee. Oben an den Kopf? Ja. Frontal ins Gesicht? Nein. Hatte er das schon dabei, als er auf die Bühne gekommen ist? Das, was ihn verletzt hat? Vermutlich. Ging dieser Gegenstand... Er hat es also an sich gehabt. Bitte? Er hat es an sich gehabt. Nein. War dieser Gegenstand an einem Seil befestigt? Nein. Ist der Gegenstand wahrscheinlich auch kaputt gegangen, oder? Nein. Der Gegenstand hat es unbeschadet überstanden, ja. Voraussichtlich. War der Gegenstand aus Metall? Ja. War es eine Kugel? Nein. Eine Schaufel oder so ein Nein. Ding, ein Missgabel. Ein Schwert? Nein. Ein Haken? Nein. Ein Nagel? Nein. Ein Spitzen. Wer mich kennt, weiß, dass es der bevorzugte Gegenstand wäre, mit dem ich einem Clown den Gar ausmachen würde. Eine Brechstange? Eine Waffe. Nein. Eine was? Eine Waffe? Eine Waffe? Nein. Eine Schere? Genau, weil ich nämlich, ich bin so ein Scherenschlitzer. Ein Hammer? Das wissen die wenigsten. Nachts bei Vollmond laufe ich immer rum und schlitze Jungfrauen mit Scheren auf. Ein Beil? Darüber liest man natürlich nichts in der Zeitung, weil sie die Wahrheit unterdrücken. Da bin ich wieder. Ein Hammer? Nein. Ein Haude Lukas Hammer? Nee. Scheinwerfer? Scheinwerfer? Oh, ist ein guter Warum Ding. Sollte mein bevorzugter Gegenstand, um Clowns den Gar auszumachen, ein Scheinwerfer sein? Man wirft ja damit Scheinwerfer. Eine Kettensäge? Nein, keine Kettensäge. Viel zu unheimlich. Fahrrad, genau. Ich kill Clown with Bicycle. Eine Axt. Eine Axt! Im Ernst? Ja, eine Axt. Aber warum hätte eine andere Frisur ihn vor der Axt bewahrt? Was hat es mit den Haaren zu tun? Hat der andere das nicht mehr einschätzen können, weil er die Haare anders getragen hat wie sonst? Nee. Hat es mit der Farbe der Haare zu tun? Nein. Mit der Länge? Nein, ich löse das jetzt mal auf, damit ich vor den Nachrichten noch ein neues Rätsel erzählen und während der Nachrichten in Ruhe die Lösung lesen kann. Ich habe sowas noch nie gesehen, darum weiß ich gar nicht, also ob das eine Geschichte ist, die tatsächlich passiert ist. Aufgrund eines vorangegangenen Saufgelages vergaß ein Mitglied eines bekannten amerikanischen Clown-Duos, Amerika, vor Beginn der Zirkusvorstellung seine Holzperücke aufzusetzen. Die Nummer der beiden Spaßmacher verlief wie immer bis zu jener Stelle, wo der unaufmerksame Clown von seinem Bühnenpartner eine Axt über den Schädel gezogen bekam. Er starb noch in der Manege. Was? Ich finde, das klingt ziemlich... Keine Frisur. Naja. Das ich finde das ziemlich... Echte Axt ist. Ich finde das ziemlich unplausibel, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja eine Holzperücke. Eine Holzperücke ist eine Perücke aus Holz. Sinnvoll. Das ist wie Hundnase. Das ist die Nase? Ja, wie sieht die aus? Die Hundnase? Sieht die denn quasi aus wie ein Baumstamm, oder? Ey, sag mal, machst du das eigentlich immer, wenn du Spiele spielst, so ein bisschen kleinkrämerisch werden? Wie soll das aussehen? Ich möchte dann noch was... Ja, man kann doch mal noch was zusätzlich lernen. Nee, aber ja, woher soll ich das denn wissen? Alles, was ich euch vorlese, ist alles, was ich weiß. Naja, mach mal ein besseres Rätsel. Ich bemühe mich. Warte mal, was haben wir denn hier? Das kleinere Übel. Die Furcht zweier Männer vor einer nicht existenten Person war größer als ihre Angst vor dem Tod. Die Furcht zweier Männer vor einer nicht existenten Person war größer als ihre Angst vor dem Tod. Was ist da los? Ich würde vermuten, dass was du jetzt Anrufer, wenn du noch Anrufer draußen hast, dann würde ich mich einfach mal verabschieden für heute. Weiß ich nicht, ob ich die habe, weil im Moment kann keiner durchkommen mehr. Dann machst du jetzt die Leitung frei, wo die nächste Anruferin so sieht's aus. Hin kann. Ich nehme ab sofort nur noch, ne? Timo, nur noch Frauen. Ja, Typen diskriminieren. Zack. Dominik, danke fürs Anrufen, danke für den Anruf und schönes Wochenende. Ja, schönen Abend euch. Tschüss. Ciao. 0331 70 97 110 anrufen, mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und ein Mädchen sein, weil Männer hier diskriminiert werden in dieser Sendung. 0331 70 97 110. Die Furcht zweier Männer vor einer nicht existenten Person war größer als ihre Angst vor dem Tod. Rätselgruppe. Fritz. Blue Moon. Die letzte halbe Stunde unserer Rätselsendung. Das Rätsel, das es jetzt zu lösen gilt, lautet das kleinere Übel. Die Furcht zweier Männer vor einer nicht existenten Person war größer als ihre Angst vor dem Tod. Was ist da los? 0331 70 97 110 anrufen und mir Fragen stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten kann und so das Rätsel lösen. Es sind dabei Jens 1, Jens 2, der Tim, falls er noch nicht eingeschlafen ist. Tim? Ja? Ah ja, Tim ist noch wach. Die Tinker und die Inken. Hallo. Hallo. Ah, Inken macht auch schlapp. Tinker ist schon eingeschlafen. Nein, nein, ich bin noch da. Ah, okay. So, was ist da passiert? Ich hätte schon eine erste Frage dazu. Ja, bitte. Ich würde gerne wissen, ob diese nicht existente Person, ob das eine Glaubenssache ist. Ja. Ist das der Teufel? Ja. Haben Sie Angst vor Gott? Also waren es wahrscheinlich Christen. Nein. Da hast du jetzt vorgelegt. Vom Teufel haben Sie Angst. Vom Teufel haben Sie Angst. Dann waren die zwei Personen Christen? Nein. Vielleicht waren es alte, betrunkene Männer, die irgendwie Angst davor hatten, weil sie irgendwas Schlimmes gemacht haben. Und ja, jetzt nein, haben sie Angst davor. Hatten sie nicht. Für die Anrufer, die gerade anrufen, wenn ihr keine Mädchen seid, braucht ihr es gar nicht zu versuchen. Ich diskriminiere Männer. Also, weiter bitte. Jens 1, Jens 12. Na, Jens 1, Jens 2, die haben ältere Rechte und Tim sowieso. Ich bin ein Kind. Verklag mich doch. Ich bin noch nicht mal strafmündig. Hahaha, zünd an. Haben die sich umgebracht? Also mit Absicht, bewusst, wollten sie sterben? Nein. Um halt dieser Furcht zu entgegen? Ja, das wiederum ja. Sind sie davon gerannt vor dem Teufel? Nein. Vor Satanas davon gerannt? Nein. Ist es wichtig, zu welchem Glauben sie angehörten? Ja. Christen. Ja, doch. Bitte was? Gehören sie zu den Juden? Nein. Gehören sie zu den Islamisten? Zu den Moslems, meinst du? Ja, meine ich ja. Ich weiß gar nicht, haben die Juden, haben die Moslems einen Teufel? Kennen die Satan? Habe ich mich eben auch gefragt. Also ich kann mich daran erinnern, das war S-Bahnhof Treptower Park in Berlin. Da stand ich mit meiner Freundin auf dem Bahnsteig, auf dem einen, und auf dem anderen Bahnsteig war irgend so ein Goth, weißt du, so schwarzer Mantel und sowas. Und vor dem stand irgendwie so ein Halbstarker und pöbelte den die ganze Zeit an. Ungefähr so. Ey, Satan, du Hurensohn, ey, wie kann man auf Satan stehen, Alter? So, die ganze Zeit, ich habe echt gedacht, was ist jetzt hier los, ey? Der hat nicht aufgehört, den anzuschreien. Das war eine der bizarrsten Situationen, die ich je erlebt habe auf dem Bahnsteig. Also das ging wirklich minutenlang und nicht zwei, sondern eher 5 Minuten lang. Und ja, anscheinend haben die Satan, ja. Weil ich vermute, dass der Schreihals ein Moslem war. Vielleicht hat ihn noch falsch verstanden. Hat Saddam gesagt. Jetzt habe ich nichts verstanden, weil zwei durcheinander geredet haben. Ich meinte nur, dass es sehr vorurteilbehaftet ist. Aber ja, natürlich. Aber hast du ja auch. Ja. Siehste, sag Mädchen Bescheid, dann kommen die auch. Hallo Sophie. Ja, hallo. Hier ist ein Mädchen. Siehste? Hey. Genau. Das funktioniert doch. Genau. Ist das herzlich, noch herzlich willkommen in der Männerdiskriminierungsrunde. Ja, da mache ich gerne mit. Solange du keine Männer rausschmeißt, ist es in Ordnung. Reiß dich zusammen, sonst fliegst du raus. Okay. Ich kann mich zusammenreißen. Nein, ich meine hier die Männer. Ja, ich bin ein Kind. So, geht es mal weiter mit dem Rätsel hier. Ach Gott, ey, Spießer. Waren das Christen? Nein, es waren keine Christen. Oh, auch nicht. Was hatte Jens aus der Schweiz? Hatte noch was? Haben Sie denn den Teufel wirklich gesehen? Nein. Also, zumindest natürlich nicht, den gibt es ja nicht. Ja gut, wir können ja Drogen nehmen oder so. Es stimmt. Waren es Hinduisten? Nein. Gehörten die zu irgendeiner Sekte? Ja. Waren die alleine? Vor Ort? Vor welchem Ort? Erstmal waren sie alleine, war keine Gruppe. Wer jetzt? Wo jetzt? Ja, die zwei waren alleine, waren keine Gruppe und die zwei davon haben sich umgebracht und dann waren nur diese. Ah, okay, verstehe. Ja, so gesehen waren die alleine, ja. Also, sie haben sich umgebracht? Nein. Und der Ort spielt schon eine Rolle? Ja. Das würde man als unheimlichen aber so Ort bezeichnen. Aber auf so einer Metaebene spielt der Ort eine Rolle. Also jetzt nicht so konkret wie Restaurant. Dürfte ich das Rätsel einfach nochmal hören? Na klar doch. Ja, danke. Das kleinere Übel. Entschuldigung. Das kleinere Übel heißt das Rätsel. Die Furcht zweier Männer vor einer nicht existenten Person war größer als ihre Angst vor dem Tod. Okay. Bei einer nicht existenten Person, das war die Person Satan. Auch ein Mensch? Nein, das ist Satan, das haben wir schon. Achso, also im Grunde kann man sagen, die Furcht zweier Männer vor Satan war größer als ihre Angst vor dem Tod. Und das waren Satanisten? Das waren Satanisten. Und haben Teufelsanbeter für die Ältere. Und die Menschen waren aber richtig Menschen. Die haben ihren Tod nicht geplant und die Menschen waren richtig Menschen. Also was heißt, haben die ihren Tod geplant? Ja, sie haben sich doch reingesteigert und dann ist es passiert. Nein. Haben die was Schlimmes angestellt? Ja. Die haben was Schlimmes angestellt. Ach, die haben ein schlechtes Gewissen. Ja. Und hatten deswegen Angst, dass der Teufel sie... Nein. Haben die jemanden umgebracht? Oder hätten sie sich auch extra umgebracht? Haben sie aber nicht. Darf ich was fragen? Ja, Jens. Der Tod ist der so eher mittelbar passiert, also zum Beispiel in dem Sinne, dass sie hatten Angst vor Satan und sind dann woanders hingewandert und sind dann halt dort gestorben. Nein. Sind sie wohin haben gegangen? Sie nicht selber umgebracht und sie wurden getötet oder auch? Ja. Ja. Von Satan oder? Nein, Satan gibt's ja nicht. Okay. Sie wurden getötet? Ja. Wurden sie von dem Katzenkönig-Fall? Was? Der was? Wurden sie geopfert? Sophie, sag mal. Der Katzenkönig-Fall, aber der war es wahrscheinlich nicht. Der Katzenkönig-Fall, was ist das denn? Ehrlich, es ist ein Rechtsstreit, der mal in Deutschland entschieden wurde, wo zwei Menschen jemand anders eingeredet haben, dass es einen Katzenkönig geben sollte und er dann, glaube ich, sich selber umgebracht hat, weil er vor dem Katzenkönig Angst hatte. Bist du Juristin? Nee, das war's nicht. Ich war bis so in den Raum geworfen. Das passt irgendwie zu dem Thema. Der Katzenkönig? Kann man googeln. Den jemandem einreden, dass es den Katzenkönig gibt und dann bringt er sich deswegen um. Das ist ja mal abgefahren. Den Fall gab es vor deutschen Gerichten. Also er wurde wirklich entschieden. Nach Feststellung des Landgerichts Bochum lebten die drei Angeklagten Peter, Barbara und der Polizeibeamte Michael R. in einem von, Zitat, Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägten, Zitat, neurotischen Beziehungsgeflecht zusammen. Dabei gelang es P. und H., den leicht beeinflussbaren R., das ist der Polizeibeamte im Übrigen, dabei gelang es P. und H., den leicht beeinflussbaren Polizeibeamten von der Existenz eines Katzenkönigs zu überzeugen, der seit Jahrtausenden das Böse verkörpert. verkörpere und die Welt bedrohe. Ich zitiere übrigens gerade aus der Wikipedia. Als ja. H. Mitte 1986 von der Heirat ihres Ex-Freundes mit Annemarie N. erfuhr, ich guck dir manchmal nachmittags diese Fernsehserien. Ja. Beschloss sie gemeinsam mit P. den Aberglauben von R. zu nutzen, um N. zu töten. Sie spiegelte R. vor, der Katzenkönig verlange für die vielen von R. begangenen Fehler ein Menschenopfer in Gestalt von N., sonst müsse R. die H. verlassen und die Menschheit oder zumindest Millionen von Menschen würden vom Katzenkönig vernichtet. Das hat doch ziemliche Ähnlichkeit mit diesem Rätsel. Wahnsinn! Ja. R. wusste um die Strafbarkeit des Menschenopfers, ließ sich jedoch trotz Gewissensbissen zur Abwehr der Gefahr für Millionen Menschen darauf ein. P. gab R. sein Fahrtenmesser und riet ihm, die N. damit in ihrem Blumenladen hinterrücks zu erstechen. Stach der Ahnungslosen 12 Mal in Hals, Gesicht und Körper. Als Dritte zu Hilfe eilten, ließ er von ihr ab, rechnete aber mit ihrem Tod und rechnete mit ihrem Tod, sie überlebte aber schwer verletzt. Unfassbar. Das war nicht die Lösung, wie hohl? Oder? Nein, das war nicht die Lösung, aber wie hohl muss man sein, um sich sowas erzählen zu lassen? Und also Wahnsinn. Und dann noch Polizist, also. Von eigentlich würde man von Polizisten wenigstens ein bisschen mehr erwarten, aber ja. Das scheinen genauso Honks zu sein wie du und ich auch, nur halt Honks mit Waffen. Ja. Oh scheiße, ja, Honks mit Waffen. Verdammt! Ja, ruf die Polizei! Nee! Was machen wir denn jetzt? Ruf die Feuerwehr. Aber wenn, Waffen, haben die sich mit einer Waffe umgebracht? Wenn das der Katzenkönig wüsste. Genau. Super, super. Vielen Dank für den Katzenkönig. Jens, Jens wollte wieder rätseln, Jens. Ja, genau. Und zwar, wo wir gerade bei Waffen sind, haben die sich mit einer Waffe umgebracht? Nein. Wurden sie geopfert? Nein. Haben die sich eingebildet? Tim? Haben die sich eingebildet, dass sie von dem Satan verfolgt werden? Ja. Ah. Wurden sie von einem Menschen umgebracht? Ja, die wurden von Menschen umgebracht. Spielt das im Mittelalter? Nein. Was ein Ritual? Nein. Wurden sie von anderen Christen umgebracht? Von anderen Religiösen? Kann sein, keine Ahnung, ob die irgendeiner Religion angehören. Aber sie wussten schon, sie wollten schon in dem Moment sterben. Ja. In diesem Moment wollten sie sterben. Ja. Sie wollten in diesem Moment sterben. Und war das nachts? Spielt es eine Rolle? War das nachts? Das spielt eigentlich keine Rolle, aber es war, glaube ich, nicht nachts. Aber ist es dann nicht doch sowas wie Selbstmord, wenn sie in dem Moment sterben wollten? Nein. Spielt es denn in der heutigen Zeit? Ja. In Deutschland? In Deutschland, nein. In der heutigen Zeit? Nein. Ja. Genau. Nicht in Deutschland. Amerika. Amerika. Okay, na, da ist ja alles möglich. Also wie immer. Nein, die Amis. War irgendjemand dieser Person betrunken? Nee, glaube ich nicht. Okay. Spielt das Mordwerkzeug eine Rolle? Oder das Tötungswerkzeug? Ja, das spielt eine Rolle, eine wichtige. Okay. Was? Eine Waffe? Nein. Sind wir wie beim alten Rätsel, das müssen wir wieder wurde überlegen. Er von einem Menschen getötet? Nochmal, er wurde von anderen Menschen getötet, ja. Ja, von einem oder mehr? Achso, sie, die es sind ja zwei. Ja, wurden beide Menschen von einem anderen getötet? Ich glaube nicht. Von mehreren? Also das waren mehrere, die beiden getötet. Es waren irgendwie mehrere dran beteiligt, sagen wir mal so. Ja. Und die haben um ihren Tod gebettelt. War es eine... Bettelt, gebeten, ne? Gebeten. Ja, Tim? War es entweder eine Wurf, Stich, Hieb oder Schusswaffe? War es davon irgendwas? Auf oder Fragen antworte ich prinzipiell mit ja. Okay, war es eine Schusswaffe? Nein. War es eine Wurfwaffe? Nein. War es eine Stechwaffe? Nein. War es eine... Ja, okay. Okay, war es eine Faust oder so? Also nein. War das ein Gerichtsbeschluss? Was genau? Ich meine, dass sie umgebracht wurden, ob das ein Gerichtsbeschluss war. Ja. Ein offizieller, juristischer oder halt so ein in dieser Sekte? Ja. In dieser Sekte? Nein. Ah. Offiziell? Ja. War das ein Elektroschock dann? Irgendwie sowas. Ja. Also irgendwie sowas. Das ist so genau wichtig, okay. Naja, wenn ein Gericht beschließt, dass du getötet wirst, dann wird irgendwie Todesstrafe gemacht. Und da ist ja dann, ich meine mich daran zu erinnern, mal irgendwo gelesen zu haben, dass wenn es ein elektrischer Stuhl ist, dass es mehrere sind, die den Knopf drücken. Ja. damit keiner weiß, also ne, ein paar Blindknöpfe sind dabei und keiner weiß, welcher Knopf jetzt letztendlich den tödlichen Stromschlag ausge... Und haben die mit Absicht eine Straftat begangen, um vom Staat getötet zu werden, um im Gefängnis sicher zu sein und dann getötet zu werden? Nein. Wollten sie ihre gerechte Strafe bekommen, um dann... Okay. War es wichtig zu, ist es wichtig zu wissen, was die gemacht haben? Ja. Haben Sie denn irgendwie die Vision, das hat man ja öfter so, dass Sie sagen, ja, der Teufel hat mir gesagt, ich muss den und den umbringen? Nein. Also haben die als Straftat jemanden umgebracht? Ja. Also die beiden waren noch in der Sekte. Zumindest waren sie Teufelsanbeter. Haben Sie gedacht, irgendjemand sei der Teufel und haben ihn deswegen umgebracht? Nein. Haben Sie wegen Ihrem Glauben jemanden umgebracht? Ja. Okay. Dafür wurden Sie bestraft und deswegen sind Sie auch gestorben. Und dann haben Sie jemanden umgebracht, weil Sie solche Angst vor dem Teufel hatten? Nein. Ist das ein bekannter Fall, der durch die Medien ging? Ich habe keine Ahnung, ich habe davon noch nie gehört. Na toll, danke. Aber Sie haben gehofft, dass Sie die Todesstrafe bekommen? Gehofft? Nö. Ich glaube, das war unabsichtlich. Ach so, das heißt, Sie sind nicht... Ach so, okay. Hat denn irgendjemand Ihnen gesagt, dass Sie den anderen oder die andere umbringen sollen? Nö. War das so ein klassisches Opfergabe? Ja. Und haben Sie einen Menschen umgebracht? Ja. Eine Jungfrau? Ob es eine Jungfrau war, weiß ich nicht. Ist nicht genau angegeben. Sie haben einfach Menschen getötet. War es eine Frau? War es eine Frau? Ja. Und die haben sie einen Teufel geopfert, damit der... Sophie? Ja. Was wolltest du sagen? Haben sie die beide zusammen umgebracht? Ja. Ach ja, aber ist es dann nicht eigentlich schon alles? Sie wollten einfach nur dem Teufel was opfern, um eben gut vor ihm dazustehen. Und weil sie denjenigen geopfert haben, also die Frau, wurden sie einfach umgebracht. Nee. Hat die Frau irgendeine Sünde begangen? Nee. War die Frau der Teufel? Nee. Gab es Gründe, die Frau zu töten für die beiden? Ja, sie hatte es verdient. Nee, eigentlich nee. Ja, schon, für sie, für die beiden gab es schon Gründe, sie zu töten. Also war es ein Zufallsopfer, mehr oder weniger. Ja, so würde ich denken, das würde ich denken, ja. Haben Sie was okay, der Dreh gemacht? Hinten raus, der ist wirklich, da kommt man wirklich nicht ordentlich drauf, fällt mir gerade auf. Ja, ich wollte gerade sagen, kommt man auf die Lösung mit normalen Menschenverstand jetzt? es ist ein Kniff drin, der ein bisschen kompliziert ist, darum löse ich das jetzt mal auf. Ja. Da schaffen wir noch ein Rätsel. Zwei amerikanische Teufelsanbeter hatten eine Frau ermordet und ihren abgetrennten Kopf im Rahmen einer satanistischen Messe für zeremonielle Zwecke benutzt. Sie wurden gefasst und zum Tode verurteilt. Jetzt kommt der Dreh. Der Richter bot ihnen jedoch an, die Strafe in lebenslange Haft umzuwandeln, wenn die Mörder der Polizei verrieten, wo sie den Kopf des Opfers versteckt hätten. Die beiden Satanisten wählten die Todesstrafe. Sie hatten zu viel Angst, den Gehörnten durch die Herausgabe ihres Geschenks zu erzürnen. Ja, okay. Das nennt man, glaube ich, endbescheuert. Ja. Oder? Aber jetzt echt noch ein Rätsel? Also wir haben noch 2 Minuten. Da wollen wir echt noch ein Rätsel machen jetzt? Noch ein Rätsel anfangen? Ja, für den nächsten. Hey, erzähl uns doch noch einen Witz. Nee, ihr erzählt mir einen Witz. Und der Jens aus der Schweiz fängt an. Du kannst auch einfach auflegen. Merk ich. Nee, ich bleib bis zum bitteren Ende. Ja, da musst du jetzt einen Witz erzählen. Aber es ist ein Kind dabei. Ja, das kann das ab. Sogar 2 Kinder. Man kann nie früh genug Inken jetzt stellen. In welche Richtung soll es denn gehen? Das ist egal. Nichts Diskriminierendes, nichts Rassistisches. Das Übliche halt. Also, ich habe fällt mir nichts ein. Okay. Jens 2. Ich lasse den Damen den Vortritt. Ne? Tim? Ich suche gerade. Okay, du suchst ein Witzebuch. Das ist auch super. Wir verbringen die letzten Minuten dieser Sendung damit, uns keine Witze zu erzählen. Gar nicht schlecht. Ja. Und wie war es im Radio? Ja, super. Wir haben keine Witze erzählt. Dann war es auch nicht lustig. Okay, Sophie? Ja, geht ein Pferd in die Bar? Fragt der Barmann, was machst du denn so ein langes Gesicht? kenne ich. Aber immerhin hat sie einen erzählt, Jens. Witz, aber ja, aber immerhin hast du einen auf der Pfanne gehabt, im Gegensatz zu Jens, der sich gerade so aufführt hier. Genau. Ne? Ich warte noch auf das Richtige. Tinker, du hast da auch einen Witz für uns. Oh, ich finde, wenn man so muss, dann fällt einem immer keiner ein. Inken? Ich habe, glaube ich, einen. Okay. Aber ich weiß nicht. Also, dann los. Der hat mir jemand auf einer Geburtstagsfeier von meinem Opa erzählt. Treffen sich zwei Fahrer vom Puff. Geht der eine rein, kommt wieder raus und sagt, mit meiner Frau was besser. Geht der andere rein, kommt er wieder raus und sagt, ja, mit deiner Frau was wirklich besser. Ja. Wie ist denn deine Frau so im Bett? Ja, die einen sagen so, die anderen so. Ja, dann erzähle ich jetzt auch noch rein. Kennt ihr den Witz mit den drei Elefanten schon? Nee. Ein Zirkus hat drei Elefanten. Bim, Bam und Bum. Einer muss aus Kostengründen verkauft werden. Welcher? Ist ja doch ein Rätsel. Welcher? Bim. Bim, oder Bim sagst du, Tinker? Tinker sagt Bim. Nee, Bim ist falsch. Bum. Bum auch nicht. Das ist Bam. Richtig, Bam ist es. Und warum? Na, weil er alles kaputt macht. Aus Kostengründen. Ja. Der Witz hatte keinen Witz. Oder? Doch, hat er, aber das ist so, 50% verstehen ihn und lachen sich kaputt, 50% verstehen ihn nicht. Ich hab's versucht. Apropos, ne? Apropos? Ich studiere ja an der Wirtschaftsuni. Ja. Und echt? Da hat einer den ja echt, hat einer so den Hammer-Gag, also der ist nicht so lustig, aber den hat er so in der Vorlesung erzählt. Ich glaube, es ging so, wenn Schweizer Banker aus dem Fenster springt, springen sie hinterher, weil die Rendite muss stimmen. Verstehe ich nicht. Naja, ist halt so. Ne, verstehe ich echt nicht. Ich hab einen Witz. Okay, der Tim hat einen, aber das ist dann jetzt auch der letzte Witz. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Also, es geht ein Mann zum Apotheker. Er hat so eine Hasenschnute, sowas, so, wo man so... Also, Hasenscharte nennt man es, ja. Genau. Wie heißt das nochmal, wo man immer... Da geht er zum Arzt und sagt, ich hätte gerne... Also, weil er diese Hasenscharte hat, kann er das nicht aussprechen. Dann fragt der Doktor wieder, was wollen Sie haben? Dann versteht es der Doktor immer noch nicht und sagt, na, ich habe auch so einen mit dieser Krankheit, ich hole ihn mal. So, dann hat er diesen geholt, der auch diese Hasenscharte hat. Und dann hat der nochmal gefragt, und was wollen Sie? Und sagt er, ach so. Und dann gibt er es ihm und dann fragt der Doktor, oh, was wollte er? kommt ein Rabbi zum Metzger, kommt ein Rabbi in eine Metzgerei, zeigt auf einen Schinken und sagt, ich hätte gerne von dem Fisch da. Sagt der Metzger, das ist Schinken. Sagt der Rabbi, ich habe nicht gefragt, wie der Fisch heißt. Na gut, Höflichkeitslache. Nächstes Mal spiele ich wieder so Lacher ein. Wir nähern uns der Sache an, aber leider ist die Sendung jetzt zu Ende. Ich danke fürs Mitspielen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Und das hört man.